Ja, hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Heute erfahrt ihr, warum man im Park Gebühren zahlen muss. Außerdem, wie man die Parkgebühren korrekt berechnet. Und wie euch vielleicht die Superhelden dabei unterstützen können. Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Ich bin wie immer Stefan und hier, ihr habt es so gewollt, ist der neue regierende Bürgermeister von Berlin. Hier ist René, Hallöchen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten Amtsperiode. Ja. Periode gesagt. Genau, herzlich willkommen zur 105. Ausgabe heute am 8. Februar 2023. Mensch, mit den Zahlen habe ich noch so aufgeregt. Ich mache das hier zum ersten Mal. Heute auch wieder mit dabei der Mann. Punkt. Marc. Hallo, Marc. Ja, hallo, liebe Pornofreunde. Ich begrüße euch zur 105. Ausgabe. Schön. Das war's. Ja, ja, und wer kein digitales Empfanggerät hat, ist leider nicht dabei. Oh, der hat die Marc, seit wann ist Digitalisierung verschlafen. Vielleicht. Ja. Und hier kommt ihr Herzblatt, oder? Ja. Gut. So ist es. Ich werfe den Sprechstab zu Stefan. Zu mir, ja. Berlin hat nochmal gewählt. Wer hat gewonnen? Wissen wir das schon? Wir wissen es natürlich noch nicht. Nee, wenn wir aufzeichnen, dann ist ja alles noch im Fluss. Ist noch geheim alles. Mit PF heute. Ja. Habt ihr denn schon gewählt? Also ich weiß, Stefan, du hast schon gewählt. Du warst im Rathaus Richtig. Persönlich. Richtig. Vor dem offiziellen Wahltermin, muss man sagen. Marc? Ja, das wollte ich eigentlich auch so machen, aber hab's komplett verbaselt und werde deswegen am Sonntag hinstiefeln müssen. Okay. Ja, ich habe die Briefwahl durchgeführt vor ein paar Tagen. Man musste sich ja ein bisschen ins Zeug legen, weil die Deutsche Post streikt. Ja. Also auch super getimt, Deutsche Post. Ist das eigentlich erlaubt? Tja, offenbar. Freies Land und so. Kommen die offiziellen Wahlbriefe mit der Deutschen Post oder mit der PIN? Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Nee, mit der Deutschen mit der Post. PIN. Es steht ganz klar drauf, man soll das in einem Briefkasten der Deutschen Post. Ach so, okay, ja, wenn man das ja zurückschickt. Der Deutschen Post AG, so. Aber ich muss dazu sagen, nicht die ganze Post hat ja gestreikt. Also ich habe die Tage Briefe bekommen, obwohl sie gestreikt haben. Ich hoffe, es hat alles geklappt. Und ich kann von meiner Erfahrung von meiner Stimmabgabe berichten. Also es ging in 0, nichts. Ich gefühlt 100 Mitarbeiter saßen da und zwei Bürgerinnen, Bürger waren im Wahllokal sozusagen. Also eine super Alternative. Und nachdem ich das bei der ursprünglichen Wahl zum ersten Mal gemacht habe, habe ich mir vorgenommen, das jetzt immer zu machen, weil es einfach schnell und unkompliziert ist und ist perfekt. Sorry, ich will ja nicht den Fluss hier unterbrechen, aber ich glaube, wir haben eine technische Störung. An die Regie mal bitte, die Uhr müsste vor 2 Minuten gestartet worden gewesen sein. Es ist plusquamperfekt, aber hurtig. Ah ja, gut, die Uhr läuft. Wir wissen also auch, wann eine Stunde vorbei ist und ihr werdet es sehen. Ja. Briefwahl, Stefan, ist kommt für dich nicht in Frage, ist doch noch viel angenehmer. Naja. Du willst unter Leute kommen, ne? Nee, das nicht, aber es lag halt auf dem Weg und es war praktisch und der Typ hat alles vorbereitet und ich musste noch die Kreuze machen und dann in die Umschläge packen. Oder habt ihr denn das System auf Anhieb verstanden mit dem blauen und roten Umschlag? Ja, total. Also die Anleitung, die dabei ist, Klar. Die ist sowas von eindeutig. Idiotensicher. Absolut. Also das hat wirklich sehr gut funktioniert. Da war ich überrascht. Also, ich war ein bisschen befürchtete schon, dass ich überfordert sein werde. Ja. Aber dieser Zettel ist ein Traum. Den habe ich mir jetzt auch an die Wand gehangen. Mhm. Vorbildlichst. Ja, also ich meine, der große Umschlag passt ja nicht in den kleinen. Also spätestens dann sollte man ja hellhörig sein. Siehst du, haben sie sogar noch doppelt dran gedacht. Dort hättest du den falten können. Genau. Er war ja auch gefaltet in dem anderen drin, also von daher. Ja, und ich habe meine eidesstattliche Erklärung habe ich natürlich in meine Wahlzettel gepackt. Nein, Spaß beiseite. Also eigentlich gab es da nichts, was man hätte falsch machen können, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, alles nett und unkompliziert und Ich bin gespannt, wer gewonnen hat. Die letzten Prognosen haben mir gesagt, dass die CDU vor der SPD und den Grünen sozusagen landet. CDU auf Platz 1 vor den Grünen und der SPD. So rum war es, ja. Also die Reihenfolge ist umgekehrt. Die Grünen liegen momentan vor. Aber alles ziemlich knapp. Stand Mittwoch, der 8. Februar. Mal kicken, was kommt. Ja. Die ganzen Leute konnten sich nicht mehr erinnern, wen sie gewählt haben, oder sie haben festgestellt, dass sie sich verwählt hatten. Ich weiß gar nicht, ob ich dasselbe gewählt habe wie beim letzten Mal. Liegt ja schon ein bisschen zurück. Ja, das stimmt. Aber egal, da können wir nur spekulieren. Wir sind gespannt, was da rausgekommen ist. Es gab ja noch ganz viele aufregende Dinge in den letzten 2 Wochen auf jeden Fall. Ja, eine Erkenntnis vorher noch. Und zwar Arbeitsschutzkleidung schützt entgegen der allgemeinen Annahme in der Weltbevölkerung nicht vor Arbeit. So ist es. Arbeitskleidung schützt nicht vor Arbeit. Das, denke ich, sollten wir wissen. Und jetzt zu den Nachrichten. Wer diesen Witz im Original hören möchte, der kann sich nochmal die letzte Podcast-Folge anhören. Ja. Gut, die Nachrichten. Stefan. Die Nachrichten. Ja, was gibt's Neues? Oder was hypt die Welt? Ja, du hast das schon geteasert. Ja. Was hypt die Welt? Natürlich haben wir schon lange drüber gesprochen in den letzten Folgen. In der Türkei. Ja, das ist natürlich eine sehr traurige Nachricht und die Hilfsbereitschaft ist enorm groß. Wir können euch da draußen nur aufrufen, spendet, leistet irgendwie Hilfe aller möglicher Art. Ja. Das heißt, Sachspenden werden auch gerne entgegengenommen. Einige Tausende von Toten sind zu beklagen. Das ist eine Mörderkatastrophe da unten in Syrien und der Türkei. Ich glaube, 10.000 Tote, ne, mindestens. Aktuell. Ja, schon jenseits davon. Also echt übel. Ich kenne mich jetzt in der Region nicht so aus, ist das überraschend gekommen? Also, ja, offenbar. Sonst hätte es nicht so viele Tote gegeben. Ja, wollte sagen, vorbereitet war man ja scheinbar nicht. Anscheinend nicht, nee. Aber Thema Spenden ist ja auch noch auf unserer Liste und da werden wir in einer nächsten Folge auch nochmal drauf eingehen. Aber natürlich ein guter Hinweis, Marc, dass man da seine Hilfe und Solidarität natürlich zeigen sollte. Ne? Apropos Solidarität. Immer mehr zeichnet sich ein Feindbild gegen die Wissenschaft ab. Das haben wir am Rand irgendwie auch mal thematisiert. Ich habe vorhin diesbezüglich einen kleinen Artikel sogar bei tagesschau.de gesehen. Also immer mehr Leute scheinen sich irgendwie bewusst gegen die Wissenschaft und das, was sie verbreitet, irgendwie zu stellen. Und da möchten wir mal unsere Solidarität zeigen und sagen, Wissenschaft finden wir gut. Ich meine, Wissenschaft, da steckt irgendwie schon im Wort drin, dass der Wahrheitsgehalt bei nahezu 100% liegt. Ich will damit, mit den nahezu 100% will ich nur andeuten, es gibt da natürlich auch schwarze Schafe, die sich da irgendwie durchlavieren und irgendwelche Veröffentlichungen tätigen im Bereich der Wissenschaft, die nicht wirklich 100%ig belegt sind. Aber eigentlich bedeutet Wissenschaft, dass genau das ausgeschlossen ist, weil es als doppelt und dreifach von anderen Leuten hinterfragt wird. Also an dieser Stelle, Wissenschaft bei uns nicht. An dieser Stelle ein Buchtipp für alle unter euch, die lesen können. Und zwar das Buch Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit, war falsch plausibel, die größten Streitfragen wissenschaftlich geprüft, von Mighty Nguyen Kim. Mighty Nguyen Kim. Sehr empfehlenswert. Ich glaube, die nette Dame kennt man aus irgendwelchen YouTube-Kanälen. Sie war auch schon als Gast bei nicht zu breit für Sessel, doch hätten wir sie natürlich auch ganz gerne gehört, aber bei Gemischtes Hack war sie zu Gast. Ah ja. Ja, kann ich sehr empfehlen, das Buch, weil es ein gutes Bild von der Wissenschaft auch gibt und so ein bisschen die wissenschaftlichen Vorgehensweisen erklärt und das ist sehr, sehr überzeugend. Das heißt, aus meiner Sicht haben wir mit der Wissenschaft ein gutes Werkzeug, das uns die Welt erklären kann. Ja. Ja. Da fällt mir noch der Witz von neulich ein, den wir auch schon erzählt hatten. Wenn sich ein Wissenschaftler ein Brötchen schmiert, ist es dann wissenschaftlich belegt. Ja. Das war im Raum für Applaus. Das bleibt unkommentiert. Ja. Gut. Was macht dein neuer Freund, René? Mein neuer Freund? Dein neuer Freund, ja, ganz genau. Stefan hatte gefragt, was wird denn so gehypt? Na, nach wie vor künstliche Intelligenz in Form von textbasierten Bots, die im Text basiert irgendwie auch antworten oder Bilder für uns generieren. Ja. Das ist nach wie vor in aller Munde. Ja. Der Geschäftsführer erlebt momentan auch einen Mörderkarriere hoch, habe ich nur in der Schlagzeile gesehen. Wir reden von dem Geschäftsführer von OpenAI, sprich von dem sehr bekannten ChatGPT. Ja. Genau. Genau, aber nicht alle künstlichen Intelligenzen haben es heutzutage einfach. Auf die KIs, die Text nach Bild machen, wird gerade mächtig juristisch geschossen. Mhm. Und Hintergrund ist da, dass die KIs mit Bildmaterial trainiert wurden, wo die Urheber vorher nicht gefragt wurden. Und das Skandal. Ist ein Riesenskandal. Ja, weiß man nicht. Also ist ja auch ein bisschen komplexer das Thema, als jetzt zu sagen, wer da falsch liegt. Ich finde es schade, dass es immer so Mechanismen gibt, die Fortschritt bremsen. Aber Urheberrecht ist halt Urheberrecht, ne? Das stimmt, ja. Schwierige Sache. Genau. Vielleicht kann man da ja zusammen an den Tisch kommen und eine Lösung finden. Soweit ich weiß, hat ja irgend so ein Stock-Foto-Anbieter bereits eine künstliche Intelligenz im Einsatz. Das heißt, statt Bilder nur zu suchen, bestehendes Fotomaterial, gibt es auch die Möglichkeit, sich Bilder generieren zu lassen. Wenn man also ein Model braucht mit 7 Händen und 5 Fingern, dann macht er das. Ja, das ist leider was tatsächlich so ist. Mit menschlichen Körpern haben es diese künstlichen Intelligenzen leider noch nicht. Da kommen sehr lustige Ergebnisse bei rum. Aber kurze Zwischenfrage an René. Wir hören immer so ein Klackern bei dir. Ich hoffe, das ist nicht auf der Aufnahme drauf. Nee, das ist dein Zweitmikrofon. Genau. Das kleine, was da an dem Kabelchen hängt. Ich habe das für die netten Leute. Das ist das, in das ich hier reinspreche. Und ich habe das für die anderen Leute. Das ist das, wo ich reinspreche. Also, na, schön Schrank, Peter Punk. Genau. Wo geht's? Ich gehe auch davon aus, dass das klappt. Ich wollte dich nur darauf hinweisen. Ja, ich ziehe mich aus. Dann schlägt das nicht immer gegen meinen Oberteil. Ja. Da können wir jetzt hier noch Joe Cocker einspielen. Damit es nicht gegen deine Oberweite schlägt, ich verstehe. Genau. Aber zurück zur künstlichen Intelligenz, zu AIs oder KIs, wie man es auch immer nennen mag, Deutsch oder Englisch. Künstelnde Intelligenz nenne ich das immer. Genau. Wir wissen ja mittlerweile, dass auch andere große Firmen am Start sind. Google hat angekündigt, nächste Woche ein großes Event in Paris, wo die künstliche Intelligenz von Google vorgestellt wird. Und Bing, die Suche von Microsoft, das war ja zu erwarten, weil Microsoft ja in den ChatGPT auch viel investiert hat, bietet nun auch eine Integration vom ChatGPT in der Suchmaschine. Und also das Spektrum wächst, die Nutzungsmöglichkeiten wachsen. Und ich bin gespannt, was da in den nächsten Wochen passiert. Ich bin vor allen Dingen gespannt, wann Amazon und Apple nachziehen. Ja. Und in welcher Form. Das lässt, glaube ich, auch nicht lange auf sich warten mehr. Ne? Habt ihr jetzt schon versucht, mal weitere Möglichkeiten abzuchecken mit ChatGPT? Habt ihr irgendwas Neues probiert? Also ich habe es im beruflichen Umfeld weiter eingesetzt. Ich habe heute tatsächlich mir wieder ein paar Zeilen Code programmieren lassen, die ich natürlich auch hätte selber programmieren können. Na klar, in 5-mal so langer Zeit. Aber ich kann schneller in 2 Sätzen beschreiben, was der Code machen soll, als dann diese 20, 30 Zeilen runter zu tippen. Und das ist schon sehr hilfreich. Ja, ein Kollege von mir hat auch angefangen, das einzusetzen, um sich Code generieren zu lassen. Also ich habe bei mir in der Firma, bei meinem Arbeitgeber, habe ich den ChatGPT mal vorgestellt in so einem Meeting für unsere Entwicklerkollegen. Und das war sehr interessant, weil wir halt auch mal überlegt haben, welche Möglichkeiten uns es bieten würde, wie es den Alltag so ein bisschen verändert. Da sind spannende Themen rausgekommen, spannende Dinge, die man dafür verwenden kann, um den ChatGPT halt zu fragen. Und mal gucken, wie es sich entwickelt. Ja. Ja. Gut. Dann gibt es bei ChatGPT erstmal nichts Neues. Das staune ich, René, weil ich hätte gedacht, ey, du redest hier wieder eine halbe Stunde drüber. Das war ja in den letzten Folgen auch so. Also ich glaube, dieses... Ja, das war so vorgesehen, dass wir diese Woche nicht so viel darüber reden. Das waren das zum Beispiel auch nicht aber so andererseits vorgesehen. Ja. Folgt das ja auch einem Schema. Ne? Wenn man neue Dinge hat, dann sind sie explosionsartig, extrem präsent. Man macht ganz viel damit rum. Ne? Dann erzählt man natürlich auch viel drüber. Und dann stürzen die auf so ein Plateau entweder der Nutzlosigkeit oder des normalen Einsatzes. Mhm. Und auf dem befinde ich mich gerade. Deswegen gibt es jetzt nicht viel Neues zu berichten. Genau. Aber wir bleiben am Ball. Wir bleiben definitiv am Ball. Draußen. Ja. Und wenn ihr irgendwas Spezielles wissen wollt über KIs, dann haut uns eure Fragen rüber und dann werden wir uns darum natürlich sehr gerne kümmern. Genau. Slidet uns eine DM in unseren Instagram-Account. Ja. Boah, Stefan wieder mit Jugendsprache heute. Ja. Apropos Sprache, ein bisschen, dass es bei Fluggesellschaften, habe ich neulich gelesen, so ein geheimes Spiel gibt zwischen den hübschen Stewardessen und zwischen den schönen Stewards. Und zwar das Spiel geht wohl so, jeder Steward und jede Stewardess hat die Aufgabe, einen Passagier sich auszugucken, den sie besonders schön oder reizend, ansprechend, attraktiv, erotisch findet oder was auch immer. Und muss den anderen Stewards das halt irgendwie vermitteln. Und das macht die Person dann oder die Stewardess, die Flugbegleiterin, der Flugbegleiter beim Betreten der Passagiere des Flugzeuges. Und damit wir das als Passagiere nicht mitbekommen, wird das in einer Begrüßung kodiert. Und zwar wird der Fluggast dann von der entsprechenden Flugbegleitung mit den Worten Servus begrüßt. Das gilt jetzt natürlich nicht für Bayern. Servus! Ja, aber das soll wohl so ein geheimes Zeichen sein. Also wenn ihr im Flugzeug öfter mal, außer Bayern, müssen wir ausklammern. Bayern müssen wir komplett ausklammern. Also Münchner Flughafen kann da einfach sagen sehr ständig Servus. Ja. Genau. Wenn ihr mit Servus begrüßt oder verabschiedet wurde im Flugzeug, dann kann das durchaus an eurer äußeren Erscheinung liegen. Mhm. Und ich dachte immer schon, ich bin ja sehr viel geflogen in den letzten Jahren. Die haben dich immer mit Servus begrüßt. Nee, ich dachte immer, das sind alles bayerische Stewards und Stewardessen. Die haben im Chor immer Servus gesagt, wenn ich rausging. Na klar. Okay, René, jetzt hast du es unglaubwürdig gemacht, deinen interessanten Vortrag. Ja, also jetzt sollte ich vielleicht mal wieder fliegen, habe ich so gerade mitgekriegt. Naja, ich meine jetzt irgendwie 200 Euro für ein Kompliment ist auch ein bisschen teuer, ne? Ja, das stimmt. Wir machen das jetzt so. Hast du eigentlich gemerkt, Stefan, wie ich dich heute am Anfang der Sendung begrüßt habe? Ja. Servus hast du. Ja, so ist das. Ne? Macht der Busfahrer früh nicht? Wäre ja auch mal eine Idee. Ja. Naja. Meiner hat das neulich richtig ausgerastet. Also dachte ich so, scheiße, eigentlich willst du jetzt nur noch schnell aussteigen, bevor der aus lauter Frust und Aggression den Bus irgendwie in eine mittlere Katastrophe stürzt. Oh, wie unprofessionell. Ja. Was ist passiert? Was ist vorgefallen? Der Klassiker, schmale Straße, breiter Bus und entgegenkommender Verkehr. Und der entgegenkommende Verkehr war irgendwie der Meinung, der Bus würde einen Knopf haben, wo der dann schmaler wird auf Knopfdruck. Und es hat diesen Busfahrer so frustriert, dass der einen echten Ausraster bekommen hat und das hat mir echt Angst gemacht. Ich dachte, ey, da fehlt nicht mehr viel und der tritt einfach aufs Gas und schiebt den einmal quer durch die Stadt. Ja, ich verstehe, verstehe. Ach, das ist eine wunderbare Überleitung zum Thema Autos werden immer breiter, was Stefan für uns vorbereitet hat. Ja, Autos werden immer breiter. Nicht nur der Marc am Wochenende, wenn er in Clubs geht. Nein, kleiner Scherz. Nein, ich wollte noch kurz nachfragen, wie sind eure Erfahrungen jetzt, wo die Maskenpflicht ja auch nicht mehr gilt, im öffentlichen Personennahverkehr? Hat sich nichts geändert. War doch schon vor dem Februar. Das stimmt. Aber ich muss sagen, früh fallen mir in Bus und Bahn noch viele Leute mit Maske auf. Das stimmt. Ja, ich zum Beispiel. Also gibt noch einige, aber es ist schon ganz angenehm, weil man keine Maske mehr braucht. Meine Brille beschlägt nicht mehr. Das ist ganz gut, wenn man einsteigt. Also ja, so ist das. Ich reg mich nicht mehr über die Ignoranz der anderen, also der Mitfahrenden auf. Das ist schön. Das hat einen positiven Nebeneffekt. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich persönlich trage die Maske noch, wenn die Bahn voll sehr ist. Oder der Bus eben sehr voll ist. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Tut ja nicht weh. Und das ist ein freies Land. Ich kann das ja für mich selber entscheiden, ob ich das möchte oder nicht. Genau. Ja. Ja, dann kommen wir zu den Autos. Wir hatten ja in der letzten Folge das Thema Mobilität ein bisschen angeschnitten. Da ging es um die Seilbahn, da ging es um die Touristenstrecken, also mehr um den Bus- und Bahnverkehr. Heute geht es so ein bisschen um die Autos und das ist ja auch ein großes Wahlkampfthema gewesen, oder? Wie habt ihr das mitbekommen? Also Berlin und Autos, das ist ja ein Thema für sich. Es gibt Leute, die sagen, oh, die Autos müssen aus der Stadt raus. Und es gibt Leute, die sagen, nee, gar nicht. Man muss halt irgendwie alle Verkehrsteilnehmer ja irgendwie unter einen Hut kriegen. Ne? Also so, dass jeder irgendwie zufrieden ist. Das ist aber natürlich nicht sehr einfach. Und mal gucken, was wir heute zum Thema Auto mitteilen können. Ja. Das ist eben umso schwieriger, wenn die Autos immer breiter werden. Richtig, ne? Und ich habe mal Daten rausgesucht. 1978, wenn man jetzt den VW Golf nimmt, ihr erinnert euch, war der VW Golf 1,63 Meter mal 3,83 Meter von den Dimensionen her. Also er war 1,63 breit. Ja. Und 3,83 Meter lang. 3,83 lang, genau. Muss man dazu sagen. Und 2009 war er schon 1,78 Meter breit, also 15 Zentimeter breiter und 4,19 Meter lang. Also 19 plus 17 sind 29, 6, 37 Zentimeter länger. Ihr könnt das zu Hause gerne nachrechnen. Genau. Und das ist halt der Grund, warum Experten immer wieder fordern, dass es breitere Parkplätze geben muss. Und ich merke das auch bei mir, wenn man mal einparkt und neben einem steht halt so ein großer SUV, das ist schon ganz schön knapp manchmal. Ne? Also da wünscht man sich wirklich breitere Parklücken, aber breitere Parklücken haben natürlich den Nachteil, es gibt natürlich auch weniger Parkplätze. Völlig falsche Richtung. Ja. Dieses Gespräch nimmt eine völlig falsche Richtung. Das ist ja nur eine Feststellung. Ist ja, ja nur eine Feststellung. Nee. Also der Bedarf ist ja verständlich. Ja. Ne? Den wollen wir ja jetzt gar nicht absprechen. Aber man sollte überlegen, ob das so entwicklungstechnisch eine gute Idee ist. Ich frage mich gerade, warum die Autos breiter werden, weil eigentlich vorteilhaft ist es ja nicht. Oder werden wir einfach nur fetter? Ja. Fetter, bequemer. Ja, also es ist ein zusätzlicher Komfort, ja, für die Leute, die normale Größen haben. Und du kannst natürlich neue Zielgruppen bedienen. Also stärker untersetzte, adipöse Menschen finden dann eben auch in diesen Autos Platz, die eben nicht schon zur Oberklasse gehören. Also nicht die Menschen, sondern die Autos. Ja. Ich dachte, Armlehne also für den Fahrer. Also selbst ein VW Golf ist breiter geworden. Was hast Armlehne du? Armlehne für den Fahrer, links und rechts. Ja, ja, quasi. Zum Beispiel, wie man den Komfort weiter ausnutzen mit kann. Mit Bordrestaurant. Ja. Ja, wir hatten es. Man kann natürlich auch verargumentieren, ja, warum werden die immer breiter? Das hat ja früher auch funktioniert. Ne? Aber andererseits, es ist natürlich auch tatsächlich ein Trend erkennbar, dass, wie soll man sagen, also neue Zivilisationskrankheit, die man damals nur aus Amerika kannte und was jetzt aber schon vor Jahren irgendwie hier nach Europa, speziell nach Deutschland geschwappt ist, wir werden immer dicker. Nicht alle von uns, aber schon in jungen Jahren gibt es immer mehr Übergewichtige. Der Trend ist ganz klar und möglicherweise möchte die Automobilindustrie darauf reagieren in entsprechender Art und Weise. Meinst du? Ich finde es auch nicht wirklich den richtigen Ansatz. Man sollte eher wieder versuchen, dagegen zu steuern, mehr Aufklärungsarbeit leisten. Leute, wenn ihr wirklich Hunger habt, es müssen nicht immer die Kartoffelchips sein. Man kann mit Ernährung irgendwie eine Menge erreichen. Nämlich zum Beispiel, dass man nicht so aus dem Leim geht. Und man bleibt vielleicht auch länger gesund. Andererseits gibt es auch Leute, die eben genusssüchtig sind oder die sagen, ah, ich habe damit überhaupt kein Problem oder ich bin gerne, in Anführungszeichen, dick. Ja. Aber du, ist schwierig. Ich glaube nicht, dass der Komforttrend stark genug ist, um einem schmaler werden von Autos entgegenzuwirken, weil schmalere Autos, gut, nicht nur, dass man besser Parklücken findet, sie sind auch, würde ich mal behaupten, energiesparender unterwegs. Hat es auch mit der, mit der möglichen Geschwindigkeit, die ja heutzutage immer höher, schneller, weiter ist, zu tun vielleicht? Dass die Autos anders wären? Nee, ich glaube, das ist eher so ein optisches Ding. Also gerade diese, diese SUV, also ich glaube, es geht hier nach Optik. Ein Auto wirkt wertiger, wenn es etwas breiter ist und vielleicht sogar etwas bullig wirkt. Ja. Man hat dann einfach weniger den Eindruck, dass es sich um ein preiswertes Modell der unteren Klasse handelt. Ja, und für viele ist wäre wirklich auch das Argument dieser bequeme Einstieg, ne? Dass man eine gute Sitzhöhe hat. Das ist ja, glaube ich, immer ein vorgetragenes Argument, wenn es um die SUVs geht. Ja, jetzt sind wir bei Sitzhöhe und nicht bei Autobreite. Naja, gut, aber Also nach oben hin können die Autos ja gerne wachsen. nach oben sind die Parkplätze nämlich nicht begrenzt. Ja, das ist auch eine Idee, ne? Dass man übereinander Parkplätze baut. Ja, also. Also ich glaube, in erster Linie ist das, würde ich behaupten, visuell getrieben, also Design. In zweiter Linie, denke ich, spielt da tatsächlich der Komfort eine Rolle. Und die Nachfrage und natürlich, oder? Ich glaube, der Verbrauch, der bleibt dann echt hinten hängen. Ja. Ja, schlussendlich entscheidet der Käufer, der Konsument. Richtig. Na? Und wir wollen dummerweise immer größere, höhere, breitere, bequemere Autos mit noch mehr Technik, die noch mehr Sprit verblasen. Das bedeutet, es ist furchtbar. Wenn wir dem Liberalismus Glauben schenken, dann bestimmen wir und ihr zusammen, wie die Autos der Zukunft aussehen. Also öfter mal bei schmalen Autos ins Regal greifen, dann wird das was mit unserer Zukunft. Mhm. Ich bin immer noch der Meinung, man sollte viel stärker das Konzept der autolosen Stadt verfolgen. Aber wir haben ja, glaube ich, einen ausgiebigen Podcast dazu gemacht. Folge irgendwie. Genau die Folge. Ja, nee, such es nochmal raus. Die Folge. Genau. Müsst ihr mal gucken, da gibt es eins, das heißt Mobilität. Und da haben wir da intensiv drüber philosophiert. Ja. Ich habe euch doch begrüßt mit den Worten: Hallo, liebe Pornofreunde. Richtig. Vielleicht ist der Trend zu breiteren Autos auch der Tatsache geschuldet, dass immer mehr Gefallen daran finden, Koitus zu betreiben in seinem privaten Automobil. Oh, das ist ja jetzt eine These. Einfach mehr. Das ist ja wirklich eine steile These. Straßenverkehr heißt es ja. Tja, für die durchgehende Sitzbank im vorderen Bereich widersprechen. Na. Also. Doi. Gut. Danke. Trend, ne? Da kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Aber, den liebe Leute da draußen, erst parken, dann Vögel. Nicht während der Fahrt. Nicht während der Fahrt mit dem Fahrerblasen sprechen. Erst parken, ihr wisst schon. Ja. Oh mein Gott. Aber, die erst parken, dann paaren. Das ist toll. Das kommt aufs T-Shirt. Erst parken, dann paaren. Okay, damit das haben wir ich gut. Den Sendungstitel. Sendungstitel. Ja. Erst parken, auf jeden Fall. Dann paaren. Ja, genau. Das ist gut. Nee, um nur nochmal den Grund des Einzelsitzes. Ich glaube, das war damals tatsächlich eine Komfortgeschichte. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, wie es dann hieß, die vordere Bank ist nicht mehr durchgehend, sondern jeder hat seinen eigenen Sitz. Also ich glaube, das war wirklich ein Innovation. Ein Quantensprung in der mobilen Autofahrt gegenüber der Sitzbank. Also ich wünsche schon, ne? Also weil dann konnte man endlich individuell, also sagen wir es mal so, man konnte die Sitze individuell auf den Fahrer zuschneiden und man konnte sportliche Sitze machen. Das heißt, man hatte mehr Seitenhalt dann auf einmal. Ach ja. Ja. Und immer was los, ne? Ja, das so stimmt. Damals. Vor einigen Wochen ist ja, da kommen wir jetzt zu einem anderen Verkehrsteilnehmer, nämlich zu den Fahrradfahrern, wurde ja so durch die Medien oder hat unsere Verkehrssenatorin in Berlin, Frau Jarasch, großartig verkündet, dass auch Fahrräder nun die Parkplätze nutzen dürfen, die eigentlich auch für Autos sind. Wobei es ja hieß, das ist eigentlich in der StVO schon verankert. Es wurde aber nochmal darauf aufmerksam gemacht. Und da weiß man gar nicht, wie sich das verändert. Weil ich glaube, viele Fahrradfahrer wollen ja Fahrrad gar nicht auf so einen Parkplatz stellen. Also ganz ehrlich, ich finde es auch völlig sinnfrei. Also das finde ich wirklich, Platz sinnfrei ist es nicht, aber ich sagen wir es mal so, ist das nicht sinnfrei? Die Idee dahinter ist okay, aber ich fände es viel zu gefährlich für mein Rad, weil es ist ja angeschlossen. Zu viele Leute, die sagen, was ist denn das hier? Hat ja nichts zu suchen, paff, wird das Ding also, einfach weggeflankt. Also wie ich das gesehen habe, sollten diese Parkplätze tatsächlich, sollten spezielle Parkplätze für Fahrräder geschaffen werden auf Parkflächen für Autos. Das war doch eigentlich die Diskussion, oder? Sag mal, ist die Frau Jahre schon in Grün? Ja. Ja. Und siehst du, ich habe nämlich echt den Eindruck, also ihr wisst ja meine Einstellung zur autofreien Stadt, da bin ich voll dabei, aber ich habe echt den Eindruck, dass die Grünen manchmal sehr fragwürdige Entscheidungen treffen. Also ich will mir ja nicht politisch hier äußern, kommt mir nur so vor, ich kenne mich nicht aus mit Politik, aber das zum Beispiel erscheint mir überhaupt nicht sinnvoll. Also das wäre, nee, das macht überhaupt keinen Sinn. Das wäre, als wenn man sagen würde, Autos dürfen auf Parkplätzen parken, wie sie wollen, müssen nicht darauf achten, dass irgendwelche Linien eingehalten werden. Hauptsache, beide Türen gehen auf. Das ist, ja, also da muss ich eingehend darüber meditieren. Ja. Mach das. Ja, gut. In der Stadt, also René hat es ja schon gesagt, wir haben in Berlin ja eine, ist ja eine Großstadt und wir haben einen S-Bahn-Ring und es gilt ja innerhalb des S-Bahn-Rings, musst du mittlerweile, glaube ich, Gesundheit, René? Gesundheit. Überall Parkgebühren bezahlen. Ich glaube, das ist mittlerweile so, ne? Oder gibt es noch weiße Flecken sozusagen? Glaube, hatte ich dir nicht, Stefan. Sehr wenig. Und das ist ja auch ein langfristiges Ziel gewesen, dass die Parkraumbewirtschaftung, so heißt es, ja, flächendeckend besteht. Und das heißt, wenn man jetzt mit seinem großen Schlitten in die Stadt fährt und parken möchte, muss man natürlich entsprechend in die Tasche greifen. Wenn man einen Parkplatz gefunden hat, das kommt ja auch noch dazu. Und ja, da bist du schnell mal ordentlich Geld los, ne? Habt ihr da Erfahrung? Ja, klar. Bin auch schon Geld los geworden. Das ist ja gestaffelt. Also es gibt tatsächlich noch ein paar weiße Flecken, wo man keine Parkgebühren bezahlt. Genau, höchstvermutlich nicht mehr lange. Und dann ist das ja noch gestaffelt. Mhm. Also da gibt es Bereiche, da bezahlst du für eine Viertelstunde 50 Cent. Es gibt aber auch schon Bereiche, da bezahlst du für eine Viertelstunde einen ganzen Euro. Und die Uhrzeiten, zu denen diese Parkgebühr erhoben wird, sind auch unterschiedlich. Also in den meisten Fällen, glaube ich, ist es dann tatsächlich nur werktags bis 20 Uhr oder so. Aber es gibt eben auch jede Menge Bereiche, wo man rund um die Uhr, auch am Wochenende, bezahlen muss. Mhm. Knaller. Ja. Ihr beide dürft euch darüber gerne noch ein paar Minuten auslassen. Oh ja, auslassen. Marc hat jetzt technische genau, Pause. Genau, ich verschwinde jetzt mal. Ich habe meine kurze technische Pause. Aber macht einfach weiter. Ja, Wasser und Technik verträgt sich nicht, deswegen muss Marc mal kurz weg. Ja, und René, ich aber kann... Aber warte, die Parkplatzgeschichte, weil ich bin jetzt zu der Frage überhaupt nicht zu Wort gekommen. Ja, dann bitte. Genau. Schieß weil Marc meine Meinung eh nicht interessiert, ist doch jetzt genau der richtige Zeitpunkt, das loszuwerden. Nee, ich habe gar keine so dollen Erfahrungen, weil ich tatsächlich bei innerstädtischen Besuchen auf die öffentlichen Verkehrsmittel zurückgreife und nach Mächten versuche, nee, mit Kräften versuche, eine Autofahrt zu abzuwenden. Mhm. Genau, also da muss man zwar die gemütlichen Familienmitglieder immer ein bisschen überreden, weil so schlimm ist ja nun der öffentliche Verkehr nicht, aber ich finde es tausendmal stressfreier, sich ohne Auto in der Innenstadt zu bewegen und vor allen Dingen auch auf die Parkplatzsuche zu verzichten. Hm. Dann kann ich dir gleich mal ein Beispiel nennen. Zunächst mal die Information, dass seit 1. Januar diesen Jahres die Parkgebühren gestaffelt 2, 3 bzw. 4 Euro pro Stunde kosten. Je nachdem, wo man parkt. Marc, komm wieder. Ja, und ich kann dir schon mal sagen, jetzt am Wochenende, also wenn der Podcast erscheint, ist es schon passiert, treffe ich mich mit Freunden im Kino, wir gehen ins Kino und die kommen aber aus dem Speckgürtel von Berlin und sagen sich, ne, wir fahren doch mit dem Auto da in die Stadt und dann fahren wir ins Parkhaus. Und mutige dann, Entscheidung. Ne, kann ich aber verstehen, weil die brauchen ja auch eine Weile in die Stadt. Ja, gut, okay, ja? Das stimmt natürlich. Und ja, am Wochenende geht es schon, glaube ich. Ne? Also wenn ich zum Beispiel... Das ist aber auch ein Champagner-Problem. Ja, das stimmt. Dann plant man einfach Viertelstündchen, ein halbes Stündchen mehr ein und dann könnte man vermutlich auch auf die öffentlichen ausweichen. Ja, das Problem ist, man kommt da vom Hundertste ins Tausende. Ne? Also ich könnte sagen, ich habe diese Woche, war ich dreimal im Büro und dreimal... An drei Tagen gab es Störungen bei der S-Bahn und das ist wenig motivierend, wenn es halt um dieses Thema geht. Ne? Also wenn man das halt tagtäglich erlebt, das kotzt einen irgendwann an. Muss aber man dann so wissen wir ja, an welcher Schraube wir drehen müssen. Ja. Ne? Und dann muss das genau. Nur getan werden. Die Frage ist auch, wie man seine Reise versteht. Ist das nur das notwendige Übel, um schnellstmöglich von A nach B zu kommen? Oder kann man daraus sogar eine Genusszeit für sich selber ableiten? Es ist ein jetzt Erlebnis. Kann ich endlich mal senieren, Podcast hören, jetzt kann ich, was lesen. Ja, jetzt kann ich endlich in 20 Minuten in der Kälte stehen auf dem Bahnsteig und Podcast hören. Aber mit komm, der süßen Blondine neben mir flirten in der Kälte. Ja, also wir sind ganz schöne Weichei. Aber wir merken schon, wenn du das Thema Kälte anführst und wahrscheinlich alle anderen Gründe, die du anführen wirst, es hat immer mit Komfort zu tun. Natürlich, ne? Also ja. Klar, es ist vielleicht Jammern auf hohem Niveau. Wir haben ja schon festgestellt, Berlin hat ein gutes Verkehrsnetz. Wenn du jetzt andere Städte nimmst, dann ist vielleicht nicht so komfortabel, aber es ist schon ärgerlich, wenn man halt seinen Weg plant und wenn dann halt Störungen sind, die ja nicht selten vorkommen, das ist schon irgendwann nervig, muss man ganz klar sagen. Ne? Alles ist irgendwann nervig. Deswegen. Die Dosis macht das Gift. Ich kann es verstehen, dass Leute mit dem Auto in die Stadt fahren. Da stehen sie halt im Stau, das ist genauso nervig. Ne? Das ist ja auch ein großes Problem und was halt... Ich liebe Stau. Ja, ne? Und das zeigt, kleine Schurz am Rande. Zeigt natürlich auch, dass die so diese Idee, die Stadt autofrei zu kriegen, da bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Ne? Na gut. Ja, weiß ich nicht. Am Ende wird alles gut. Ihr wisst ja, wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht zu Ende. Das stimmt. Ja. Und das war unsere Weisheit des Tages. Kommt jetzt der Witzbattle. Na, René ist noch ein bisschen vor. Ob ich zu schnell? Ja. Also wir gucken nochmal. Ich habe ja nicht diesen tollen, wie nennt ihr das? Sendeplan? Ja, das ist eigentlich traurig, René, ne? Also, ja. Du hättest Freischwimmer. Weil wir machen das auch für dich. Richtig. Ja. Dann kommen wir mal zum nächsten Thema, was wir uns rausgesucht haben, auch zum Thema Auto. Parkgebühren hatten wir schon gesagt, da war Marc gerade abwesend, also physisch kurzes Fazit ja. Für dich, Marc, es ist nicht günstig. Ja. Parken lohnt sich nicht. Ach was. Aber es ist ja so. Parken und lohnt sich nicht. Das ist, lass sein. Das ist ja auch interessant. Also wir haben den neuen Sendungstitel, sorry, Stefan. Parken lohnt sich nicht? Ja. Okay, ja, dann schreib auf. Wir haben ja festgestellt, es gibt ja Parkautomaten, wo man mit Bargeld oder EC-Karte zahlen kann. Und Marc hat eingeworfen, es gibt ja auch Apps, mit denen man seine Parkgebühren bezahlen kann. Da gibt es verschiedene Partner-Apps, die sozusagen für Berlin unterstützt werden. Und da gibt es ja Vor- und Nachteile. Und vielleicht kann Marc mal kurz so aus seiner Erfahrung berichten. Sehr gerne. Also zunächst möchte ich richtigstellen, es gibt nur Vorteile. Mhm. Ich habe noch keinen Nachteil feststellen können. Natürlich, man muss sein entsprechendes digitales Gerät muss man dabei haben, meistens das Handy. Das Ding muss sogar noch mit Strom versorgt werden. Ja. Und der Strom muss reichen bis zum Ende der Parkzeit. Und Internet brauchst du. Aber das sehe ich mittlerweile nicht mehr als Nachteil, weil das denke ich, in der heutigen Zeit eine Selbstverständlichkeit. Wer geht schon aus dem Haus mit einem halbgeladenen Handy? Wo gibt's denn sowas? Na. Ja, mei. Wo kämen wir denn da hin? Nun zu den Vorteilen. Es wird minutengenau abgerechnet. Das heißt, ich komme bei dem entsprechenden Parkplatz an, starte die App und auf dem Parkautomaten ist immer ein sechsstelliger Code. Den trage ich dort einfach ein. Oder aber noch besser, ich starte die App und die findet sofort, wo ich mich gerade befinde. Das heißt, die ist irgendwie gekoppelt mit der Karten-App, sei es nur Google oder Apple. Und die kann dann selbst in den meisten Fällen herausfinden, in welchem Parkbereich man sich befindet. Das heißt, sie trägt diese sechsstellige Ziffer selbsttätig ein. Sollte man nochmal gegenchecken. Und dann sagt man einfach, ja, ich beginne jetzt das Parken. Bei der Park-App, die ich benutze, kann ich vorher noch einstellen, wie lange ich wohl parken würde. Nehmen wir mal an, 34 Minuten. Wenn ich dann nach knapp 34 Minuten feststelle, oh, ist gerade hier so gemütlich bei mir in der Kneipe, ich leg noch mal eine Viertelstunde oben drauf. Ja, okay, dann kann ich das noch hier nachjustieren. Allerdings ist das völlig unerheblich, weil die Zeitangabe, die ich dort mache, ist nur, damit die App mich rechtzeitig daran erinnert, ach übrigens, du wolltest doch bloß 34 Minuten. Dann gibt sie mir rechtzeitig Bescheid, du solltest jetzt mal zurückgehen und wegfahren. Aber das hat keine Auswirkung auf die eigentliche Parkdauer. Denn ich entscheide selber, wann die Parkdauer beendet wird. Das heißt, erst wenn ich zum Auto gehe, sage ich der App, so, jetzt wird der Parkvorgang beendet und dann wird, wie gesagt, minutengenau abgerechnet, gut ist. Und das Beispiel, was ich gerade angeführt habe, war natürlich völlig aus der Luft gegriffen, denn ihr sollt bitte nicht parken, in die Kneipe gehen, ja. Euch ein reinzimmern und dann mit dem Auto wieder nach Hause fahren. Das möchten wir bitte nicht. Ich habe trotzdem noch eine Frage. Ich parke jetzt nicht so oft, deswegen meine Frage. Man legt doch immer so einen Zettel dann ins Auto. Was macht man dann in dem Fall? Na auch, man legt also das heißt, diesen Zettel so Schein in die Scheibe und auf diesem Zettel steht, ich benutze diese und jene App. Ah, okay. Echt? Krass. Ja. Das ist doch ein Hack. War's. Echt? Ich habe das mal in Hamburg erlebt, wo ich mit Freunden sind wir unterwegs gewesen und die haben eigentlich, ich weiß gar nicht, ob die was ins Auto gelegt haben, weil wir haben dann die Politessen beobachtet und die haben, glaube ich, über das Kennzeichen dann gesehen, dass wir geparkt haben. Ich finde es ein bisschen komisch mit dem Zettel. Da muss ja auch ein Datum draufstehen und so, ne? Und eine Uhrzeit. Nein, nein. Der Zettel wird kombiniert mit deinem Nummernschild. Ja. Das heißt, die Beamten vom Ordnungsamt haben dann die Möglichkeit, davon, also ich weiß es nicht genau, okay. Aber so stelle ich mir das vor, können die dann sehen, aha, Moment, geben in ihrem Gerät, in ihrem Mobilen, geben sie mein Nummernschild ein und verknüpfen das gegebenenfalls mit der App, von der ich behaupte, dass ich die benutze. Und das wird denen dann bestätigt und dann ist gut. Naja, ja. Dann du benutzt das schon, ja? Ja. Okay, und das gilt quasi überall, wo so ein staatlicher Parkautomat steht. Es gilt überall da, wo der entsprechende Aufkleber dieser App an dem Parkautomaten hängt. Ja, genau. Denn es gibt verschiedene Systeme und nicht an jedem Parkautomaten klebt ein Zettel von jedem dieser Anbieter. Ist das irgendein spezielles Logo? Hat das einen Namen? Ja, in meinem Fall ist es Easy Park. Genau. Ah ja. Und was heißt, wenn du sagst, in deinem Fall hört sich es an, als gäbe es noch andere Fälle? Oder ist jetzt Easy Park so das Ding? Nee. Der VW unter den Porsche. Das ist nur, es ist einer von vielen Anbietern. Genau. Ich damit nur sagen. Und du kannst zum Beispiel jetzt im Falle von Berlin, kannst du auf der Webseite der Stadt Berlin, gibt es eine Seite für die Parkraumbewirtschaftung und da sind die Anbieter aufgelistet, die unterstützt werden, mit der man sozusagen auch elektronisch die Parkgebühren abrechnen kann. Und genau die kannst du nutzen, so wie Marc das gesagt hat, ja. Genau, und diesen Link und noch viele weitere, die wir jetzt im Laufe der Sendung angekündigt haben und noch ankündigen werden, findet ihr in den Shownotes. Und die Shownotes findet ihr in eurem Podcatcher, oder wie das heutzutage heißt. Eurer Podcast-App. Oder auf unserer Website. Wenn wir schon mal so bei Infotainment sind, würde ich sagen, ist jetzt genau der richtige Punkt, die Kontaktmöglichkeiten zu nennen. Dann können wir uns kurz nochmal technisch neu aufstellen. Sammeln. Und Marc kann nochmal für euch da. Um die Ecke. Nee, jetzt will ich nicht mehr. Also, dann müssen wir uns mal. Zieht durch. Wir sind gleich wieder da. Irgendwas ist auch immer. Der meiste Berlin-Podcast. Abonniert unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. Folgt uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi. Schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. We are back. Hello again. Hallo, liebe Das erste Stefan, Comeback kannst du uns Sendung. Nochmal anmoderieren? Nochmal. Ja, kann ich machen. Ja. Wir sind zurück. Schön, dass ihr noch da seid. Ja. Das war doch nett, oder? Ja, Thema Auto. Bevor wir das abschließen, noch, ein Nachtrag, was ja auch zum Thema Autoverkehr gehört. Und das ist ganz schön krass, liebe Autofahrer, passt auf. Thema Blitzer. Blitzer in Berlin dieses rote Licht, was euch immer wieder überrascht. Das heißt immer, man soll aufpassen bei Blitzern. Ich verstehe das immer gar nicht. Kennst du den Reflex von Autofahrern? Wenn die einen Blitzer sehen, die bremsen erstmal, aber dann ist es eh schon zu spät. Kennst du das? Ja, das ist völliger ist Quatsch. Furchtbar, ne? Ja. Die sollen nicht wissen, wo Blitzer sind und die sollen einfach immer manierlich fahren. Ja. Ich verstehe diesen ganzen Hype Radarwarner und Blitzerwarner. Ja. Ich habe hier, meine Karten-App, wo mir angezeigt wird, wo fest installierte Blitzer sind. Das interessiert mich nicht. Ich fahre einfach manierlich und gut ist. Genau. Also, weil René ja nie in unser Konzept guckt, fragen wir einfach mal René, was schätzt du denn, und liebe Hörer, auch ihr zu Hause oder wo ihr auch immer seid an den Empfangsgeräten, wie viele Blitzer hat Berlin aktuell? Berlin hat aktuell im Stadtgebiet fest installierte Blitzer, willst du wissen, ne? Ja. 7341 fest installierte Blitzer. Ja, es ist fast richtig, es sind 40. 40 nur? Genau. Okay, 40. Das ist nicht so viel. Und 7000, das wäre an jeder Straßenecke. Echt mal. Hey, alle 50 Meter im Blitzer. Genau. Klang aber sehr seriös, René. Ja. Hut ab. Okay. Genau. Also genau, 40 Blitzer, und das Ziel ist, in den nächsten Jahren auf 100 zu kommen. Und von diesen 100 sollen 16 mobile, selbstständig arbeitende Blitzer angeschafft werden. Selbstfahrende Blitzer. Also ja, das da wird schon was, ne? Wie das schon klingt, ein selbstständig arbeitender Blitzer. Was mit den anderen, die arbeiten nicht selbstständig? Was soll der Blitzer? Da muss immer ein Polizist dran stehen und da kontrollieren. Sowas gibt's ja auch. What the fuck? Und die selbstständigen Blitzer, die stellst du halt hin, schaltest die ein und dann blitzen die. Und neu ist auch auf dem Weg ins Sportforum zu meinem Volleyball, haben jetzt auch einen Blitzer hingestellt, einen festen. Und da ist genau dieser Reflex, den wir gerade angesprochen hatten. Obwohl man schon 50 fährt, bremsen die Leute, sobald sie das sehen. Das ist total krank, ja. Also als wenn der Blitzer bei 51 auslösen würde. Das ist, ich verstehe das manchmal nicht. Und naja. Die Leute vertrauen ihrem Tacho nicht. Vielleicht ist das Auto zu alt und der ist nicht mehr nachgeeicht. Naja, man hat ja auch das Gefühl, wenn man mit Navigation fährt, zum Beispiel bei Google Maps steht ja unten auch die Geschwindigkeit, und das ist ja schon immer ein bisschen weniger als auf dem Tacho. Grobe Schätzung. Ja, aber letztendlich ist es ja beim Blitzen genauso, da wird ja ein bisschen was abgezogen. Also das geht schon, ne? Und lustige Anekdote über den Blitzer, der in der Landsberger Allee jetzt steht, der stand vorher in Köpenick und der wurde immer wieder beschmiert und mit FC Union Aufklebern beklebt. Und irgendwann hat der gehört halt zum Team. Genau, und da hat die Polizei irgendwann gesagt, das ist jetzt so aufwendig, das immer zu reparieren. Wir nehmen den da weg und stellen den woanders hin. Stellen so da wohin, wo Hertha-Fans sind. Genau, so ungefähr, ne? Aber warte mal, die haben den nicht wirklich weggenommen, oder? Die haben den nicht ersatzlos gestrichen. Na, doch, den festen Blitzer haben sie da weggenommen aus Köpenick und haben den jetzt, wie gesagt, bei uns hingestellt. Siehst du, da lernt man doch mal was in der Sendung. Wenn ihr also einen Blitzer habt vor eurer Tür, der euch stört, beklebt den einfach mit irgendwelchen Aufklebern, dann ist er nächste Woche schon gar nicht mehr da. Ja, nein, das empfehlen wir natürlich nicht. Und eine Innovation. Hab ich doch gar nicht. Eine Innovation soll dieses Jahr in Berlin getestet werden. Die kommt nämlich aus Frankreich. Der Lärmblitzer. Was stellt ihr euch denn darunter vor? Darüber haben wir auch schon berichtet. Über den Lärmblitzer. Ja. Also wenn tatsächlich ein Kraftfahrzeug, sei es nur zwei- oder vierrädrig, also ein Auto oder ein Motorrad oder sonst irgendwas vorbei donnert und es dann zu laut ist dabei, was ich, Auspuff kaputt oder nicht eingetragene Auspuffanlage, Stereoanlage, dann löst dieser Blitzer aus. Genau. Der geht nicht nach Geschwindigkeit, sondern nach Dezibel. Das finde ich geil. Ja. Das ist die ganze Magic dahinter. Es gibt schon früher Autos, drauf kommen können. Erkennt man so. Und der soll getestet werden, dies Jahr in Berlin. Also mal schauen, ob das erfolgreich ist. Spannendes Thema. Kannte ich auch noch nicht, ehrlich gesagt. Ja, krass, was alles gibt. Was es alles gibt, ja. Es gibt ja zum Beispiel auch ganz viele Fragen, die wir uns stellen oder die Marc uns zum Beispiel stellt. Und ich glaube, da kommen wir jetzt schon zum nächsten spannenden Thema, auf das alle schon warten. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von End oder Weder. Ja. Heute mit dabei René. Ja, Applaus. Außerdem an seiner Seite Stefan. komplementiert von Marc. Dem Quizmaster. Ich habe mir ein paar Fragen für euch ausgedacht. die erste Kategorie, Ent oder Weder, lautet: Welcher Held wärst du gerne? Dabei beziehe ich mich auf Superhelden aus den einschlägigen Comicserien. Und die erste Frage lautet: Superman oder Batman? Boah. Warum hast du das DC-Universum gewählt? Das ist nur die erste Frage. Okay, wenn ich mich zwischen den zwei Nasen entscheiden müsste, dann wäre ich wahrscheinlich lieber Batman, weil ich habe keine Lust, in dieser Farbkombination mit Schlüpper und Strumpfhose Eine hervorragende Antwort. Schwarzer Schlüpper, schwarze Strumpfhose ist völlig fein für mich. Das fällt nicht so sehr auf wie blauer Schlüpper und rote Strumpfhose oder umgekehrt. Ich weiß gar nicht. Und machen wir uns stilmäßig nichts vor. Schwarz ist das neue Schwarz. Mhm. Ja, also definitiv Stefan. Batman, auch so von der Stimmung her. Okay. Also ich bin nicht so ein Superhelden-Fan, muss ich ehrlich sagen. Batman kenne ich noch aus meiner Kindheit. Superman habe ich ewig nicht geschaut. Da habe ich eher einen anderen Superheld geguckt, den ich mehr mag. Und der taucht jetzt aber nicht auf in deiner Auswahl. Na, den kannst du trotzdem gerne nennen. Das ist ja. Ja, das ist der offen. Mit den Spinnen. Spider-Man. Den mag ich. Also, den habe ich, da habe ich auch die Filme geguckt. Aber alle anderen Superhelden, das ist mir irgendwie. Dann wäre es für dich die Frage abgewandelt: Spider-Man oder Batman? Dann Spider-Man natürlich. Ach so, da möchte ich auch Spider-Man. Ja. Das ist ja klar. Der ist ja viel sympathischer. Der ist wirklich sympathisch. Das ist nämlich der freundliche Nachbar. Pass mal auf, ihr Luftpumpen. Wenn ihr so weitermacht, dann heißt die Frage gleich Superman oder Spider-Man. Ja. Okay, sehr schön. Haben wir beantwortet. Wie sieht es bei dir aus, Marc? Ich würde von dir, Stefan, nee, du ganz musst gerne noch beantworten, wissen, oder? Warum ausgerechnet Spider-Man? Ach so. Na, habe ich ja schon begründet. Weil das eigentlich der Einzige ist, den ich so in letzter Zeit verfolgt habe. Alle anderen. Verstehe. Sagen wir nicht. Okay. Ich bin nicht da so ein Marvel DC-Fan oder wie das heißt. Ich kann dir die Antwort geben, die du haben willst, Marc. Also Spider-Man ist tatsächlich mein Lieblings-Superheld, mit dem ich mich auch am ehesten identifizieren könnte. Der ist lustig, ja. Der sieht gut aus, der ist sehr hilfsbereit. Genau, der kann gut gucken. Der weiß immer schon, bevor was passiert, das was passiert, weil er nämlich seine Spinnensinne hat. Und er hat immer eine Frau an seiner Seite. Na, das kommt drauf an. Ja. Na, der steht auf rothaarige Frauen. Das stimmt. Die Frage zählte natürlich so ein bisschen in die Richtung Superman oder Batman, war es ja ursprünglich, das beantworte ich auch gerne. Ich würde eher Batman sein als Superman, einfach weil man zu Batman, glaube ich, da kann man sich eher mit identifizieren. Superman ist mit seinen sehr, sehr vielen Superkräften und der Tatsache, dass er von einem anderen Planeten kommt, genau, das ist schon ein bisschen der Realität entrückt. Wohingegen Batman ja tatsächlich jemand wie du und ich sein könnte. Er ist einfach von Technik umgeben. Natürlich hat er auch Kraft und Wissen. Aber letzten Endes ist er nichts weiter als ein ganz normaler Mensch mit sehr viel Gadgets. Und deswegen kann man sich mit dem eher identifizieren. Also für mich wäre es Batman. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt nimm mal zwei von diesen Leuten aus der Batman-Kategorie. Und da lautet die nächste Frage an euch: Hawkeye oder Iron Man? Dann fange ich jetzt mal an. Also definitiv Iron Man, weil Hawkeye, ich kenne den ja aus den Comics und ich kenne ihn aus dem Film. Und in dem Film finde ich den die absolute Fehlbesetzung. In den Comics ist Hawkeye groß, blond, kräftig. Und in den im Film ist er 1,40 Meter, knubbelnäsig. Ich weiß nicht, also ich finde den wirklich schrecklich. Und ich finde an Iron Man eigentlich auch ganz cool, sein Ingenieursgenie, ne? Seine finanziellen Mittel. Ja. Und er ist so der Gadget-Typ. Mhm. Das ist so ein bisschen wie der Batman des Marvel-Universums, möchte man meinen. Ja, stimmt, guter Vergleich. Und Hawkeye kann eigentlich nur mit Pfeilen um sich schießen. Aber wie? Also Hawkeye und aber vielleicht greifen wir vor, wir möchten erst noch hören, wie Stefan sich dazu äußert. Also als du Hawkeye gesagt hast, habe ich an Fußball gedacht, an das magische Auge für die Torlinientechnik. Natürlich, das bei ich Iron Man dachte ich an diese Sportveranstaltung. An Bügeleisenmann. Also ich bin raus bei der Frage, kann ich dir nur sagen. Ah, ich verstehe, du bist Stefan raus. Stefan kennt halt nur Spider-Man. Ja. Dann wird das ein kurzes Spiel. Und den Sandmann. Nein, es gibt ja noch andere Kategorien. Ich beantworte nur schnell für mich noch Hawkeye oder Iron Man. Wie gesagt, es sind eigentlich zwei ganz normale Leute. Iron Man ist eben der Batman-Typ mit den wahnsinnig vielen Gadgets. Und Hawkeye, der hat auch seine Gadgets. Alle in Form von Pfeilen. Wenn man die Marvel-Filme gesehen hat, wo er mitspielt, dann sieht man, dass er an seinem Bogen immer irgendwelche Knöpfchen drückt, weil er zieht einfach die Pfeile aus seinem Köcher, legt die ein und mit Hilfe der Knöpfe wird dann entschieden, was der Pfeil können soll. Das ist schon ziemlich genial, gadgetseitig. Ansonsten ist Hawkeye Iron Man gegenüber, was seine körperlichen Fähigkeiten angeht, klar im Vorteil. Weil er einfach eine hervorragende oder die Hand-Augen-Koordination hat. Das hat Iron Man einfach nicht. Stefan, ich komme sofort zu dir. Wohingegen auf der anderen Seite Iron Man natürlich einfach der klügste Mensch der Welt ist. Ich würde mich schweren Herzens, ich weiß nicht, die sind beide schon ganz cool, finde ich. Aber bevor ich antworte, Stefan hatte noch einen Einwand. Ja, ich habe mal meinen neuen Kumpel gefragt, ob er mir die Frage beantworten kann. Und er sagt... Ich möchte aber nicht wissen, was dein neuer Kumpel dazu sagt. Ja, pass auf. Wissen, beide Figuren sagen. Sind bekannte Mitglieder des Marvel Cinematic Universe und haben ihre eigenen Stärken und Schwächen. Iron Man, gespielt von Robert Downey Jr., ist bekannt für seine Klugsprüche, seine Technologie und seinen Witz. Während Hawkeye, gespielt von Jeremy Renner, für seine unglaubliche Scharfschützenfähigkeiten und seine Loyalität bekannt ist. So ist es. Ja, und wen würdest du jetzt bevorzugen? Genau. Kein. Das sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Okay, wir verlassen einfach mal diese Kategorie. Gott sei Dank. Und kommen zur nächsten, die lautet: Welcher Künstler beeindruckt dich am meisten? Erste Frage. Künstler? Michelangelo oder so. Banksy? Puh. Das ist ein Spagat. Ja, also. Allerdings, mir ist auf die Schnelle nichts Besseres eingefallen. Wenn ich mich spontan entscheiden müsste, würde ich Banksy nehmen, weil der natürlich den öffentlichen Raum für seine Kunst nutzt. Der macht das auf sehr kreative Art und Weise. Und ich liebe halt Stadt und der ist halt, ich mag halt, wenn es Leute gibt, die Straße verschönern. Man muss, denke ich, erwähnen, dass Michelangelo zu seiner Zeit auch den öffentlichen Raum bespielte. Ja. Die Sixtinische Kapelle mit Fresken zu bemalen, das haben schon sehr viele Leute gesehen. Ich meine, es war ein öffentliches Gotteshaus oder ist es bis heute. Da sind Parallelen vorhanden. Aber gut, René ist bei Banksy. Stefan? Ja. Was sagt dein Kumpel? So, ich denke auch so wie Marc. Also ich weiß nicht, ob man das so vergleichen kann, weil die halt in verschiedenen Zeiten gelebt haben. Ne? Und wenn heute Michelangelo gelebt hätte, wer weiß, wie der agiert hätte, wie wir das wahrgenommen hätten. Von daher ist es, glaube ich, schwierig zu vergleichen, ne? Vielleicht wäre die nächste Frage etwas gefälliger für euch. Dieter Bohlen oder Herbert Grönemeyer? Ja, das ja. ich fange einfach jetzt mal an. Natürlich Herbert. Herbert Grönemeyer hat dich mehr beeindruckt als Künstler. Ja, na, wenn ich die beiden vergleiche, Dieter Bohlen ist doch nur ein wie sagt man, der ist doch nur auf Aufmerksamkeit aus. Auch gerade was aktuell passiert, ist ja schlimm. Also ist doch eher peinlich und ja, nee, das kann ich überhaupt nicht befürworten. Ja, das ist leider ein bisschen an der Frage vorbei. Du sollst ihn ja als Künstler betrachten. Er hat seine besten Jahre hinter sich, aber was er da geleistet hat, ist das nicht beeindruckend? Ja, natürlich. Also klar, seine Modern Talking Zeit, seine Kunstwerke, die er geschrieben hat, das ist schon toll. Aber ich habe halt aktuell was anderes im Kopf, was Dieter Bohlen, was ich mit Dieter Bohlen verbinde. Und das ist halt nicht positiv. Schade für ihn, aber ist genauso wie bei der vorigen Frage, ne? Würde er jetzt noch irgendwie großartig Musik schreiben oder so, hätte man vielleicht auch einen anderen Eindruck. René? Ja, ich würde ganz ehrlich Herbert Grönemeyer bevorzugen. Aber eigentlich nur, weiß gar nicht warum. Weil dir seine Werke besser gefallen. Ja. Nee, weil ich weiß Dinge über ihn, die ihn sehr sympathisch machen. Er ist nämlich, obwohl er da auch mit dem Bohlen gleichzieht, glaube ich. Also Herbert Grönemeyer ist ein unheimliches Musikgenie. Also ich bin jetzt kein Freund von deutscher Popmusik. Aber ich weiß, dass Herbert Grönemeyer ein Vollblutmusiker ist und auch so eine Sachen wie Trap und so macht. Ne? Also damit geht er nur nicht öffentlich an den Start. Und ich habe mal von Herbert Grönemeyer gehört in einem Interview, dass er so ganz feingeistig immer darauf achtet, dass der Text irgendwie zur Musik passt. Das klingt jetzt total komisch, aber also der fühlt das irgendwie ganz, ganz deep, ne? Also der macht nicht einfach nur einen Text zu seinen Liedern, sondern das muss dann alles irgendwie ganz, ganz toll passen. Wahrscheinlich auf einem Level, was wir unmusikalischen Menschen uns gar nicht vorstellen können. Dieter Bohlen hingegen ist für mich auch ein sehr, sehr, sehr, sehr, sehr erfahrener Produzent. Von seiner Musik kann man halten, was man will. Aber ich glaube, dass er vom Business und vom Musikmachen eine ganze Menge Ahnung hat. Ja. Worin unterscheiden sich denn beide? Also wir haben ja schon gesagt, Musikproduzent, Songwriter, aber die haben auch noch einen Unterschied. Man möchte unterstellen, dass ihre Zielsetzung einfach eine völlig andere ist. Bei Dieter Bohlen hast du eher den Eindruck, dass seine Intention hauptsächlich der Kommerz ist. Also ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass Herbert Grönemeyer Schauspieler sogar auch ist. War, ja. Echt? Ja. Ja, das Boot. Okay. Da hat er mit gespielt. Und dann hat er festgestellt, besinne ich doch lieber auf meine Stärken. Ja, genau. Er ist mit dem Boot untergegangen und dann sehe ich gesagt, okay, Mike, in Musik. Ansonsten bin ich da völlig bei René. Ich kann mit den Werken von Herbert Grönemeyer kann ich mehr anfangen. Nichtsdestoweniger ist es schon eine Mörderleistung, die man dem Dieter Bohlen da zugutehalten muss. Es ist ja nicht nur Modern Talking, es ist auch Blue System, quasi eine Nachfolgeband, mit der vor allen Dingen in Osteuropa irrsinnige Erfolge gefeiert hat. Ich glaube, in Asien auch. Und der hat da wirklich, also wirklich eine Hitmaschine. Also er wird nicht umsonst der Pop-Titan genannt. Aber es ist eben alles auf einem Level, wo man sagen möchte, ja, er weiß, wie man erfolgreiche Musik macht. Aber es sind keine Sternstunden der Musik. Und da ist Herbert Grönemeyer mit seiner etwas anspruchsvolleren Herangehensweise doch auf jeden Fall ganz weit vorne. Aber ich würde gar nicht so weit. Anspruch ist der Unterschied. Ja, genau. Obwohl, naja. Okay, pass auf. Die Zeit ist schon wieder etwas fortgeschritten. Wir kommen zur nächsten Kategorie. Die überspringe ich jetzt einfach mal. Ja, das hier. Die Kategorie lautet, was würdest du gerne können? Oh. Erste Frage, Sprachen oder Mathematik? Also ich bin mit meinen Mathekenntnissen sehr zufrieden. Donnerwetter, wer kann das schon von sich behaupten? Der Langzeithörer weiß, was ich damit meine. Ja, das war Ironie. Ich möchte daran nichts verändern. ich finde, Sprachen sind das Tor zur Welt. Und deswegen würde ich es natürlich bevorzugen, wenn ich ein Sprachtalent wäre. Und wenn Sprache vielleicht gar keine Rolle spielen würde in der Kommunikation, also wenn man Sprache so einfach beherrschen würde, dass sie keine Rolle spielt. Manche von euch kennen das vielleicht, wenn man, also Englisch ist ja nun mittlerweile doll verbreitet und die von euch, die damit intensiv sich auseinandersetzen, die merken vielleicht auch, dass man manchmal gar nicht weiß, habe ich jetzt den Inhalt in Deutsch oder in Englisch konsumiert, kann ich mich jetzt gar nicht genau dran erinnern, aber ich habe erfasst, worum es geht. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Ja. Englisch ist übrigens nicht mehr ganz so weit verbreitet. Ich glaube, die meisten Leute auf der Welt sprechen heutzutage Chinesisch. Sagen wir mal, überall außer in Asien, ich meinte diese Sprache. Ja. Stefan, Sprachen oder Mathematik? Ja, vielleicht eine Mischung aus beiden. Also Mathematik, ja, finde ich eigentlich ganz cool. Und Sprachen, ja, also ich habe vor einiger Zeit, habe ich mir mal privat so eine Sprach-App abonniert und einfach mal ein Jahr so ein bisschen wieder mein Französisch aufgefrischt. Und das war total spannend. Ne? Sag's auf Französisch, auffrischen. Ich merke schon, die App ist scheiße. Genau. Ja, also das war mal sehr interessant, das zu machen, aber ich habe halt gemerkt, es fehlt oftmals halt die Zeit und das ist, glaube ich, das größte Problem für sowas. Ja, Mathematik habe ich jetzt eher weniger Probleme, glaube ich. Mathematik ist ja auch sehr umfangreich. Kommt ja immer drauf an, was du genau meinst. In der Tat, in der Tat. Mathematik ist dahingehend, also man sagt ja, Mathematik ist die universelle Sprache, auf die sich alle einigen können. Selbst wenn wir irgendwie mit Außerirdischen versuchten, Kontakt aufzunehmen, würden wir in erster Linie über die Mathematik erstmal kennzeichnen. Pass auf, wir sind intelligent, bitte nicht gleich Fitz zu uns zu Staub zerballern, sondern mit uns kann man auch reden im zweiten Schritt. Mathematik ist unterm Strich für mich das Spannendere, weil bei Mathematik, da baut ja alles auf einfachen Bausteinen auf. Und das wird dann immer komplexer, komplexer, komplexer. Aber du hast beliebig viele Abstraktionsebenen. Und wenn du die Grundlagen beherrschst und darauf aufbauend dann die nächste Stufe und das alles beherrschst und kannst immer komplexer werden. Also wenn ich würde gerne der perfekte Mathematiker sein. Wenn ich mir überlege, was ich mir alles berechnen könnte, was ich mir alles herleiten könnte, was ich alles verstehen würde auf einmal. Oho. Mathematik ist ja eine Grundlage für wahnsinnig viele andere Wissenschaften. Also ich glaube, damit kommt man viel, viel weiter. Sprachen, da gibt's so eine App für. Ja, ja, genau. Das ist wahrscheinlich einfacher zu konsumieren, ja. Ja. Nächste Frage aus dem Bereich, was würdest du gerne können? Maler oder Zimmermann? Also, der Unterschied ist ja ganz klar. Maler, der würde etwas visuell Gestalterisches wahrscheinlich hinbekommen und ein Zimmermann würde Dinge bauen können. Also, der wäre so für praktikable Sachen geeignet. Aber ein Zimmermann. Ich glaube, die haben mehr Gemeinsamkeiten, dass sie Unterschiede haben, gerade was so das Kreative und das Bauen angeht. Nee, ich versuche so ja gerade, um rauszufinden, wer die besseren Skills hat oder die mich mehr anmachen, versuche ich ja gerade den Unterschied zu finden. Also ich glaube, ich würde einen Maler nehmen. Also ich fände schon geil, wenn ich in 5 Minuten irgendwie einen Raum so streichen könnte, ohne dass es aussieht, als wäre dann ein Farbeimer explodiert. Also ich mich bitte in die Malerfraktion. Außerdem, vielleicht wird das dann mit dem Graffiti nochmal was, das ist ja unter Malern auch sehr verbreitet. Stefan, was sagst du dazu? Ja, also ich bin ja jetzt so handwerklich nicht so das Talent. Maler wäre schon mal ganz interessant. Passt doch die Frage. Ja, eben, aber ja. Du könntest dir ja wünschen, dass du irgendwie so einen Zimmermannshammer richtig gut bedienen kannst. Ja. Du nagelst dann alles, was bei 3 nicht auf den Bäumen ist. Also. Das hat er jetzt sehr nicht gut gesagt. Das hast du dir so zurechtgelegt, diesen Satz wahrscheinlich. Nein, ich glaube eher der Maler, weil das könnte ich eher in meiner Wohnung anwenden. Zimmermann, ja, glaube ich weniger. Verstehe, verstehe. Also Renés Ansatz fand ich dahingehend sehr spannend, sich mal zu überlegen, wer kann denn eigentlich, was weiß man das überhaupt? Also ich weiß, so ein Maler, der streicht nicht nur Fensterrahmen und Wände etc., sondern der verlegt dir gegebenenfalls auch einen Teppich und stellt dir auch eine künstliche Wand auf, hier so eine Rigipswand und so. Und das kann der alles. Wohingegen der Zimmermann, glaube ich, der ist so ein bisschen Universalgenie, der kann dir ein Dach decken, der kann ordentlich mit Holz arbeiten, wie ein Tischler. Mhm. Aber also Zimmermann, es klingt beides schon recht spannend. Ich glaube, praktischer für uns im urbanen Raum wäre wahrscheinlich eher der Maler, weil zimmermannstechnisch, glaube ich, haben wir hier nicht so viel zu tun in unseren eigenen vier Wänden. Das da kommt es eher Haus mal bauen, vor, dass jemand. Ja, aber ja, genau. Ich würde behaupten, Zimmermänner sehen besser aus. Um Gottes Willen. Ja, natürlich. Ich meine, die arbeiten ja auch draußen. Möchtest du das weiter ausführen? Das ist dein Shitstorm. Was? Meinst du, die Malerfraktion? Ja, Maler sind bekleckert immer. Also, ja, ganz ehrlich, lieber habe ich Stress mit dem Maler als mit dem Zimmermann. Das ist ja die nächste Frechheit gleich hinterher. Paff. Auch ein Ansatz. Ja. So, oh, warte mal, Telefon klingelt, Bushido ist dran, ja, was? Gut. Schnell die nächste Frage, bitte. Schnell die nächste Frage. Oh, jetzt wird's. Also ist noch dieselbe Kategorie. Was würdest du gerne können? Literat oder Musiker? Ja, ich glaube, Stefan, fang mal an. Wenn Musiker. Da gibt es ja auch gute Hilfsmittel auch. Mhm. Ja, bei Literat auch. ChatGPT. ChatGPT. Stimmt, richtig. Ja, ich habe schon drei Bücher, seitdem er da ist, rausgebracht hat. Nee, also klar, Musiker. Musiker, weil du mit Büchern nicht so viel anfangen kannst. Also ich wäre auch lieber Musiker. Ich würde lieber, glaube ich, Musik machen, als ein Buch zu schreiben. Ich würde beides gerne können. Nein, das geht ja nur eins. Ja, genau. Scheißfrage. Ja. Aber ich fürchte, ich bin da auch bei euch, so langweilig wie es klingt. Aber ich würde lieber gerne mich musikalisch irgendwie meine Gefühle irgendwie ausdrücken können, als es niederschreiben zu können. Ich glaube am ehesten wahrscheinlich auch deshalb, weil schreiben kann ich einigermaßen gut. Behaupte ich jetzt einfach mal. Also im Vergleich mit meinen musikalischen Fähigkeiten denke ich, deswegen würde ich lieber Musik machen können. Da hätte ich noch so anschließende Fragen aus derselben Kategorie, die sich um Musik drehen. Aber wir kommen noch mal zu einer anderen Kategorie. Was hättest du gerne erfunden? Oh. Telefon oder Internet? Also ich hätte gerne das Internet erfunden. Aber muss dazu sagen, ohne Telefon gäbe es heute kein Internet. Bin mir ziemlich sicher. Ach so? Nein, was hat das eine mit dem anderen? Das ist ungefähr so wie der Mensch nicht vom Affen abstand, sondern vom Neandertaler. Da gab es so eine Verzweigung. Ja. Und die war schon viel früher, als nämlich der Funk erfunden wurde, weil ohne Funk kein Telefon und kein Internet. Ich bin trotzdem der Meinung, dass das Telefon eine positive Auswirkung aufs Internet hatte. Ja, sehe ich auch so. Sehe ich auch also so. Also das Telefon im Sinne von, das war eine primitive Form des Internets, weil es wurden auch Signale übertragen. Das waren nur eben keine digitalen, sondern analoge Signale in der Anfangszeit des Telefons. Und die konsequente Weiterentwicklung war dann das Internet. Nee, ja? So ein Mitbeschleuniger. Nee, ich würde die gar nicht so in Reihe schalten, sondern schon so leicht parallel. Aber du entwickelst das Telefon schnell, dann zieht das Internet automatisch mit, weil dann natürlich Begehrlichkeiten entstehen beim Telefon. Ne? Wir wissen es, SMS, Fotos plötzlich, MMS. Videos. Und klar, das Internet ist jetzt nicht auf Grundlage des Telefons entstanden. Aber ich glaube, das Telefon hat so als ich sagte Telefon, nicht Handy. Ja, ich weiß, wir reden von dem Telefon, was man wo man so einen Knochen in der Hand hat und der ist an so einer Strippe dran. Ja, Wählscheibe und so. Ja. Nee, ich glaube aber trotzdem, dass dieses Telefon mit Beschleuniger war. So ein Katalysator fürs Internet. Ja. Also okay. Aber ich hätte gerne das Internet erfunden statt das Telefon. Und ich hoffe, Stefan erfindet das Telefon, weil sonst sitze ich da ohne Meine Firma ja, nee, habe ich ja schon. Na toll. Telefon. Ja. Aber dazu passt auch, ich habe heute mit den Kollegen hatten wir so ein Gespräch und da hatte ich eigentlich eingeworfen, dass ich gerne ein frustriertes Navi erfunden hätte. Frustriertes Navi. Ja. Navis sind immer so lieb und nett und so neutral. Ich finde, die sollten auch launischer sein. Gibt es sowas? Das wäre doch mal eine geile Idee. Ja, natürlich gibt es das. Habe ich als nicht. Als die Navis aufkamen, noch diese kleinen Apparate, die man sich irgendwie ins Auto gedengelt hat, da konnte man sich dann Sprachdateien runterladen. Mhm. Und da konntest du eben sagen, ich möchte in diesem oder jenem Dialekt oder aber eben auch mit dieser oder jenem Sprachfarbe. Mhm. Da konnte man sich auch beschimpfen lassen. Du sollst ja rechts abbiegen, habe ich gesagt. Das war jetzt Dialekt und Sprachfarbe in einem. Ja, wunderbar. Der geneigte Hörer hat das erkannt. Nee, aber sehr das ist sehr cool. Ja. Ja, also ich denke, die Leute werden für beides gefeiert. Was hätte ich gerne erfunden? Das Telefon erfunden zu haben, das ist schon echt ein Mörderding. Ja. Aus unserer heutigen Sicht, die wir mit dem Internet irgendwie groß geworden sind, hätte ich beinahe gesagt. Das Internet ist natürlich für uns ein bisschen greifbarer. Das Telefon, das fällt so ein bisschen in den Hintergrund. Das tritt so ein bisschen in den Hintergrund. Das ist uns nicht mehr so wichtig, weil eben alles digital ist. Also von daher, das Internet erfunden zu haben, glaube ich, ist heute der größere Wurf. Absolut. Noch eine letzte Frage aus dem Bereich. Ich hätte noch mehr Fragen, aber ich glaube, die Zeit rennt uns davon. Ja. Nochmal aus der Kategorie, was hättest du gerne erfunden? Das ist etwas für René. Nämlich die Frage, Synthesizer oder Mikrofon? Also, das ist wirklich eine spannende Frage. Der Synthesizer macht natürlich erstmal das schönere Ergebnis. Aber das Mikrofon, auch da möchte ich behaupten, ohne das Mikrofon, hat das Mikrofon irgendwas mit dem Synthesizer zu tun? Eigentlich gar nicht, weil das genau ja der Punkt ist, dass ein Synthesizer ohne ein Mikrofon funktioniert. Sprich, der Ton ist ein elektrischer Impuls, der manipuliert wird. Genau, der Synthesizer ist ja eigentlich nur ein reiner Tonerzeuger. Aber ich würde das Mikrofon erfinden. Das Mikrofon. Das Mikrofon ermöglichte natürlich Radio, Fernsehen, Podcast, Videotelefonie, Homeoffice, Corona. Nein, klar. Stefan? Ja, kann ich nicht so wirklich sagen. Ich benutze mehr das Mikrofon natürlich, deswegen ist es mir sympathischer. Mit Synthesizern habe ich weniger zu tun. Ja. Aber du hörst sie doch bestimmt gerne. Ja, klar, definitiv. Definitiv. Aber nö, wenn du mich so fragst, ganz klar das Mikrofon. Du hättest lieber das Mikrofon erfunden. Ja, das hat beides ein Für und Wider. Ich hätte lieber den Synthesizer erfunden. Allein die Tatsache, wie du schon sagtest, René, wie auf die Idee zu kommen, einen elektrischen Strom zu manipulieren mit Schaltkreisen und daraus dann Töne zu erzeugen in einer Vielfältigkeit, also das ist ja unfassbar. Das Mikrofon kam dann später noch zum Synthesizer hinzu, weil es dann ein Eingangssignal für den Synthesizer gab. Also er musste nicht mehr nur selber die Töne erzeugen aus dem Strom, sondern konnte auch externe Signale, wie zum Beispiel vom Mikrofon nehmen. Und man denkt nur an den Vocoder. Ganz genau. Also der Synthesizer, glaube ich, der ist für mich der Bringer an der Stelle. Ich habe noch viele andere Fragen, auch noch aus weiteren Kategorien. Das können wir gerne beim nächsten Mal weiter fortsetzen. Mhm. Für heute möchte ich diese Akte schließen und gebe an Stefan, der jetzt wortreich zu unserer Abschlusskategorie kommt. Ja, aber bevor es zu dieser Abschlusskategorie kommt, gibt's natürlich, wie immer, und ihr ahnt es, unsere Stammhörerschaft, den Saufi-Spruch des Tages. Man denke daran, man möchte etwas anderes sagen als einfach nur, ich trinke heute mal einen. Meine drei Vorschläge für heute, sich einen ins Toupet föhnen, sich die Gardinen zuziehen oder einfach mal alle Latten vom Zaun prügeln. Kannst du schon so machen. Sehr gut. Ja. Und nun? Witzbattle. Das Witzbattle in Folge 105. Und natürlich beginnt der Marc traditionell als Erster. Runde 1. Der ist politisch gar nicht mehr so korrekt. Vielleicht kann ich den etwas umformulieren. Das ist auf jeden Fall ein Klassiker. Na, jedenfalls kommt man in die Kneipe und da steht eine Gruppe kleinwüchsiger Menschen an der Theke. Man kommt rein und fragt, sag mal, ist der Kicker kaputt? Knaller. Ja, politisch etwas inkorrekt, aber egal. Gut, dann kommt mein politisch korrekter Witz. Du Schatz, sag mal, warum hast du nur den Zeitungsjungen verprügelt? Ja, wer austeilt, muss auch einstecken können. Oh. Sagt ein Mann zu seinem Freund, meine Frau macht eine dreiwöchige Diät. Und wie viel hat sie schon verloren? 2 Wochen. Genau. Klassisch. Runde 2. Aber machen wir mal ein Bier. Kein Problem. Komm, hier hast du. Na Mensch, das Bier, das ist ja ernst trüb. Was ist denn da passiert? Der Wirt kommt, kriegt sie an und sagt, das Bier ist völlig in Ordnung, die Gläser sind so dreckig. Ich stehe übrigens auf schweinische Sachen. Schnitzel, Bratwurst, Gulasch. Lecker. Jam, jam, jam, jam, jam. Okay, ein langer Witz. Achtung. Ein Taxipassagier tippt dem Fahrer auf die Schulter, um etwas zu fragen. Der Fahrer schreit laut auf, verliert die Kontrolle über den Wagen, verfehlt knapp einen entgegenkommenden Bus, schießt über den Gehweg und kommt wenige Zentimeter vor einem Schaufenster zum Stehen. Für einige Sekunden ist alles ruhig. Dann schreit der Taxifahrer laut los. Dann schreit der Taxifahrer laut los. Machen Sie das nie wieder. Sie haben mich ja zu Tode erschreckt. Der Fahrgast ist ganz baff und entschuldigt sich verwundert. Ich konnte doch nicht wissen, dass Sie sich wegen eines Schultertippers dermaßen erschrecken. Naja, meint der Taxifahrer etwas ruhiger. Heute ist mein erster Tag als Taxifahrer und die letzten 25 Jahre habe ich einen Leichenwagen gefahren. Alles klar. Runde 3. Ein Mann ruft bei der Polizei an. Jemand hat seinen Müll vor meinem Haus abgeladen. Der Polizei verspricht, den Fall zu untersuchen. Nach einer Weile ruft er den Mann zurück. Ich habe nochmal hier in unseren Gesetzesbüchern nachgelesen und der Fall verhält sich wie folgt. Wenn sich innerhalb von 6 Monaten niemand meldet, dürfen Sie den Kram behalten. Sehr gut. Ja, was nehmen wir denn? Ja, ich habe was. Umfallen ist wie anlehnen, nur später. Verstehe. Mit dem folgenden Witz grüße ich ein paar Freunde, die frisch gebackene Eltern geworden sind. Eine schwangere Frau geht zum Metzger. Ich bekomme 3 Kilo Gehacktes. Darauf der Metzger, na herzlichen Glückwunsch. Klassiker. Oh ja. Wollt ihr noch einen Bonuswitz? Bonusrunde. 2 Freunde treffen sich in der Kneipe. Sagt der eine, du, gestern hat mich meine Frau darum gebeten, ihr den Lippenstift zu reichen. Ich habe ihr aus Versehen einen Klebestift gegeben. Ach, du meine Nase, sagt der andere. Und nun? Naja, sie spricht immer noch nicht mit mir. Sehr gut. Sehr schöner Witz. René. Wie nennt man befreundete Gummibärchen? Harry Bros. Harry Bros, okay, verstehe. Was ist gefährlich? Niesen bei Durchfall. Das ist so ekelerregend. Was für ein schöner Abschluss, Stefan. Ja, ich finde auch, schön, Dank hätte nicht, für diese hätte Eingabe. Nicht machen können, oder? Oh Mann, mein Gott, Mann, ja. Mann. Aber vielleicht, Marc oder René, vielleicht könnt ihr das wieder ein bisschen neutralisieren, indem ihr ein Zitat oder eine Weisheit des Tages vortragt. Oh da Gott, warten wir schon. Eine Überraschung. Marc, hast du ein Zitat? Ich hatte vorhin ja schon eine. Richtig, na dann. Oh Mann. Warte. Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht zu Ende. Könnt ihr diese Melodie machen hier? Diese. Kannst du mir mal aufhören, ich kann mich nicht konzentrieren. Okay, warte, Seite 28. Der Spruch des Tages lautet: Die hatten wir alle schon. So heißt er? Nein, also der Spruch des Tages lautet: Irgendwann ist jetzt. Oh. Das ist der Knaller. Ja. Ey, deswegen haben wir so lange jetzt gewartet. Meine Fresse. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Kasten zu. Machen wir Schluss für heute. Das war Folge 105. Danke, René. Danke, Marc. Danke an euch, liebe Zuhörende, fürs Zuhören. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr in 2 Wochen bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Habt eine schöne Zeit. Bis denne. In 2 Wochen. Tschüss. Tschüss. Und hier sind die Outtakes. Aufnahme läuft. Aufnahme läuft. Aufnahme läuft. Herzlich willkommen. 105. Folge vom Podcast. Irgendwas ist ja... Mein Name ist Stefan, ich esse gern während der Aufnahme, so ist es. Aber das haben Sie sicherlich schon bemerkt. Die Schmatzgeräusche, die Sie vernehmen, sind allesamt von mir, aber das soll Sie nicht weiter stören, denn es gibt ja noch 2 andere Moderatoren. Wir hatten mal einen richtigen Rant gekriegt, als wir eine Podcast-Aufzeichnung gemacht haben, während der wir gegessen haben. Mhm. Und dieser Rant von einem Zuhörer, der hat mich total hungrig gemacht, ich hätte dann ab da nur noch essen können. Ich wollte nur das war mal Feedback. Dafür sorgen, dass klar ist, dass ich mich gesund ernähre. Ach so? Grüne Gurke, Tomate, Paprika, Wiener Würstchen, bisschen Krautsalat, Wiener Würstchen. Kartoffelsalat. Herzlichen Glückwunsch. Das bringt dich schneller ans Grab als eine Kugel. Das ist ja die erste Podcast-Folge, für die ich mich zumindest nicht vorbereiten muss, ne? Die erste? Hast du halt jetzt gerade, ich habe mich gerade verhört, sorry. Du meinst die erste in diesem Quartal, oder was? Die erste seit der 105. Folge. So, ihr Mäuse, ich stell kurz mein Essen weg und dann bin ich da und dann geht's los. Aber sowas von. Ach ja. Jetzt, wo er weg ist. Wollen wir nicht mal alleine eine Podcast-Folge machen ohne Stefan? Das wäre mir sehr recht. Stefan, du nervst. Was mache ich? Habt ihr schon meine Tasse gesehen? Ach, nein. Der hat seine Tassen. Die große Schrift konnte ich lesen, die kleine nicht. Oben steht, weil du dumm bist. Wie gern ich das antworten würde. Deswegen habe ich mich gerade gewundert. Deswegen wollte ich nochmal nachfragen. Hey, wo guckt ihr denn eigentlich immer rein? René, ist die 105. Folge und wir haben 105 Konzeptblätter bis jetzt gehabt. Ach so. Das nennt sich Sendeablauf. Ja, echt? Und wisst ihr, ganz ehrlich, ich habe mich immer gewundert, woher ihr wisst, worum es in der Sendung geht. Warum wir wissen, worum es geht und du immer hinten dran hängst, ja. Ich dachte mal, oh wow, ey, wo ihr immer die Themen herzaubert. Ja. Ah, okay. Marc sagt Tempo. Alles klar. Dann fangen wir an. Ja. Sei doch nicht so streng mit ihm. This was that. Es war mir immer wieder eine Ehre, mit euch ein Fest gepodcastet zu haben. Definitiv. War schicki. Ich muss schon wieder pissen. Die Stunde. Es beendet, ja, schon wieder. Marc geht aufs Klo. Dann stoppen wir jetzt auch die Aufnahmen, weil Zeit wird's, oder? Ja, Zeit ist Geld. 1,73 Meter habe ich hier schon drauf. Nee, 1,37 Meter. Auf ja, geht mir auch so. Ich mache Stopp. Ich auch. STOP. Ende der Sendung.